einen Gong. Einen Gong. Wenn es regnet, rauchen wir eine Bong. Eine Bong. Das ist Shit, ich bin Hartz IV, was denn sonst? Ihr seid alle gefickt, alle gefickt. Okay. Wer jetzt noch redet, der kassiert einen Gong. Einen Gong. Wenn es regnet, rauchen wir eine Bong. Eine Bong. Das ist Shit, ich bin Hartz IV, was denn sonst? Ihr seid alle gefickt, alle gefickt. Okay. Jasper, asozial, negativer Vibe. Mach mal nicht auf Robocop, denn ich zerlege dich am Mike. Alter, du bist bloß ein Hurensohn väterlicherseits und der Beweis, dass man bei kleinen Kindern mit Schlägen nichts erreicht. Du Mimose, kannst die Zwoken mir Bierdosen vom Kiosk holen. Hängeschwanz, doch dicke Eier wie Zitronen. Du Idiot, ey, glaub nicht, dass ich abhebe, nur weil ich kein Fuck gebe. Du willst Beef, ich lass dir ins Gesicht stechen wie die Knastträne. Wahnsinnig sick, ich geb deinem Vater ein Bitch-Slap, bevor ich aufhör mit dem Scheiß, hat Cartman ein Sixpack. Ich lade die Knarre nach, die AK macht Klick, Klack. Du warst mal angesagt, doch das war damals die Dipset. Ich schlage dich mit dem Löffel, der vom Aufkochen noch warm ist und verzieht aber garantiert keine Miene wie Costa Cordalis. Alter, dich zu unterstützen ist wie ne Wendler-CD haben. Ich spitte Neurotoxin und lege dein Nervensystem lahm. Ey, du ballerst doch bloß mit Plastikkanonen und mein Bett ist wie Hartz IV, wird von deiner Mama bezogen. Mach nicht auf Hollywood wie Nicolas Cage, denn deine Bitch braucht ne Gesichts- und keine Titten-OP. Was geht? Kannst du Steiger fragen, nix ist okay. Denn seit Flair weiß man, Rapper haben ein Rückenproblem. Aua! Wer jetzt noch redet, der kassiert einen Gong. Einen Gong. Wenn es regnet, rauchen wir eine Bong. Eine Bong. Das ist Shit, ich bin Hartz IV, was denn sonst? Ihr seid alle gefickt, alle gefickt. Okay. Wer jetzt noch redet, der kassiert einen Gong. Einen Gong. Wenn es regnet, rauchen wir eine Bong. Eine Bong. Das ist Shit, ich bin Hartz IV, was denn sonst? Ihr seid alle gefickt.